RSG Bürgerfunk. Das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises Solingen. Aus dem Studio des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen-Remscheid im Caritasverband Solingen. Guten Abend. Wie an jedem ersten Sonntag im Monat hören Sie auch heute die Sendung 1904 Radiomagazin, das Magazin des liberalen Gesprächskreises in Solingen. Das Thema unserer heutigen Sendung ist das 3D-Netzwerk in Solingen. Dabei geht es nicht etwa um ein 3D-Kino, sondern das Thema ist viel, viel spannender. Wir sprechen über Drucker, die dreidimensionale Gegenstände drucken können. Modelle, Werkstücke, sogar Motorräder. Sie können diese Stücke also in die Hand nehmen, Sie können sie drehen, Sie können durchsehen, Sie werden schon merken, was alles ist. Und wenn Sie jetzt sagen, das betrifft mich nicht, dann gehe ich mit Ihnen jede Wette ein. In spätestens 10 Jahren ist dies ein ganz wichtiger Produktionszweig, auch hier bei uns in Solingen, der auch Sie ganz persönlich betreffen wird. Und wenn es nur Ihre neue Hüfte ist. Am Schluss der Sendung gibt es auch ganz praktische Tipps, wie zum Beispiel, wo kann ich denn mal so einen Drucker in Aktion sehen? Hören Sie einfach mal rein, es wird interessant. Wir diskutieren das Thema 3D-Druck mit dem Fachmann für dieses Thema, Werner Koch. Er ist Manager des 3D-Netzwerkes in Solingen. Mit dabei ist auch Robert Hall und mein Name ist Dieter Wagner. Ich begleite Sie durch diese Sendung. Die technische Leitung und Beratung hat wie immer André Müller. Damit es nicht zu trocken wird, erstmal etwas Musik, die unser Gast mitgebracht hat. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei 1904 Radiomagazin mit einer Sendung zum Thema 3D-Netzwerk in Solingen. Unser Fachmann ist Herr Werner Koch. Mit dabei ist Robert Hall. Was ist 3D-Druck? Herr Koch, können Sie uns einfach mal in das Thema etwas einführen, wo wir so wenig wissen darüber? Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Und wenn ich erklären soll, das muss ich häufig, was ist denn eigentlich 3D-Druck? Dann versuche ich das mal so herzuleiten von dem her, was wir kennen. Wir kennen alle eben den 2D-Drucker. Wir kennen das Blatt Papier, was mit einem Druckkopf bedruckt wird. Und jetzt stellen wir uns einfach vor, statt Tinte kommt aus dem Druckkopf flüssiger Kunststoff, der erhitzt ist und dann erkaltet. Und wenn der jetzt eine Schicht hat, fertig hat, so wie ähnlich wie der 3D-Drucker ein Blatt Papier bedruckt hat, dann senkt sich die Bauplattform ein wenig ab und dann erfolgt der nächste Druck. Und so erklärt sich dann auch für uns so ein bisschen, warum wir von einem 3D-Drucker sprechen. Mich fasziniert diese Technik, wenn ich ehrlich sein soll. Sie haben mir erzählt, man kann sogar, und wir müssen jetzt nicht ins Einzelne gehen, aber man kann sogar Getriebegehäuse mit beweglichen Teilen darin fabrizieren. Es gibt verschiedene Fabrikationsmethoden. Vielleicht könnten Sie noch so ein bisschen erläutern, wo denn eigentlich die Probleme oder die Schwierigkeiten liegen bei dem Prinzip, was Sie gerade dargestellt haben. Ja, vielleicht ist das Hauptproblem, dass es so unbegrenzte Möglichkeiten gibt, Dinge mit 3D-Druckern herzustellen. Und dann hat man natürlich ganz schnell auch das Problem, dass ich ein ganz bestimmtes Material brauche, dass ich besondere Festigkeiten, besondere Genauigkeiten brauche. Und da sind wir schon bei den Themen, die 3D-Drucken vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig machen. Eine weitere Sache ist, ich möchte gar nicht so lange warten. Ich stelle mir so vor, ich möchte irgendein Objekt, irgendetwa einen Gegenstand, den möchte ich ganz schnell haben. Und der 3D-Drucker braucht dann immer ein bisschen Zeit. Das ist etwas, was stört. Aber es gibt auch eine gute Botschaft dazu. Aber dazu kommen wir dann vielleicht später. Wenn man sich das im Netz anguckt, da gibt es ja Beispiele, was 3D-Druck bedeutet. Da gibt es dann eine ganze Reihe von Materialien. Also, das, was Sie geschildert haben, war praktisch von oben eine Schicht überlegen und das Ding geht immer höher. Es gibt die Sachen mit Pulver, es gibt die Sachen mit Flüssigkeiten, in ganz verschiedenen Arten, wie das ausgehärtet wird. Es gibt ja sogar Metallstäube, die dann quasi versintert werden. Das heißt, an sich gibt es ja überhaupt Grenzen für Material, das sich für 3D-Druck eignet? Ja, erstmal gibt es sehr viel Material, was sich eignet. Sie haben jetzt vieles genannt und eben war ich auch ein bisschen ungenau. Es senkt sich nicht immer die Bauplattform ab, sondern es kann sich auch der Druckkopf sozusagen in die Höhe heben, Schicht für Schicht. Und es kann so sein, dass man unterschiedliche Materialien benutzt. Es ist eben nicht nur der Kunststoff, der aufgeschmolzen wird, sondern tatsächlich auch zum Beispiel ein Metallpulver, was gesintert wird, sagt man, was also verschmolzen wird, wo die einzelnen Partikel auf einer Schicht verschmolzen werden. Da gibt es eine enorme Materialvielfalt. Man kann mit Verbundfaserstoffen arbeiten, die sehr stark sind, Carbon-Endlosfaser und so weiter. Unterschiedliche, auch biofreundliche Kunststoffe können es sein. Es können auch Metalle sein, wie wir eben gesagt haben. Aber es ist noch längst nicht so die Vielfalt, die wir aus der normalen Fabrikation, aus der normalen Fertigung kennen, was Metalle zum Beispiel betrifft oder einzelne Stähle betrifft. Und das ist etwas, woran aber sehr gearbeitet wird. Wir haben eine sehr dynamische Technologieentwicklung und jedes Jahr und jeden Monat sehen wir eigentlich neue Materialien, die auf den Markt kommen und die Möglichkeiten bereichern. Wozu wird denn im Moment, also aktuell, denn 3D-Druck schon eingesetzt, professionell und vielleicht sogar in Serie? Ja, so ein Beispiel, was so richtig durch die Presse gegangen ist, was der eine oder andere vielleicht auch mitbekommen hat, ist, dass die Firma Adidas mittlerweile Turnschuhe oder Sneakers, wie man heute sagt, druckt. Und das in einer großen Stückzahl. Also man spricht da von 100.000 Exemplaren, die allein in diesem Jahr per 3D-Druck hergestellt werden sollen. Wir waren ja bei Ihnen im Büro vorher und haben das mal angeschaut, auch so Beispiele. Vielleicht können Sie mal schildern. Da stehen ja völlig verschiedene Dinge rum. Von einem Anhänger, von dem man sagt, das ist aber lustig, bis zu einer Riesenschraube, von der man sagt, Donnerwetter, die könnte man ja sogar praktisch anwenden. Was haben Sie denn so in Ihrem Büro stehen als Demonstration bis hin zu dem Getriebe, was Herr Hall gerade erwähnt hat, wo man sagt, wie kann das denn sein, dass ich hier ein Stück in der Hand habe und es drehen sich zwei Zahnräder innen drin gegeneinander und das ist gedruckt. Ja, das ist nicht zusammengesetzt worden später, sondern das ist so als Stück da rausgekommen. Ja, man kann tatsächlich Funktionsteile in einem Stück drucken, also wie Kugellager etc. Das sind Möglichkeiten, die man einfach hat durch den 3D-Druck, durch dieses Schicht für Schicht auftragen. Wir haben eine Menge Beispiele und das geht bis zum Stein, Baustein, der aus Beton gedruckt wurde. Das ist ein weiterer Bereich, den wir da haben. Wir zeigen auch bestimmte Objekte, die aus Metall sind, die als Werkzeuge vielleicht auch eingesetzt werden. Und ein ganzes Spektrum an aus Kunststoff gefertigten Funktionsteilen und Dekorationsteilen, ob das jetzt ein Lampenschirm ist, eine Vase etc. Eben Dinge, die im Haushalt oder im Unternehmen, in der Fabrik gebraucht werden. Forget about it. Willkommen zurück bei 1904 Radiomagazin mit einer Sendung zum Thema 3D-Netzwerk in Solingen. Unser Fachmann ist Herr Werner Koch, Manager des 3D-Netzwerkes in Solingen, mit dabei auch Robert Hall. Wir haben gerade in der Einführung darüber gesprochen, was ist eigentlich 3D-Druck und was kann man alles damit machen. Jetzt wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wo steht der 3D-Druck heute und wie ist die weitere Entwicklung? Ja, Herr Koch, ich habe die Frage, was muss ich mir unter diesem 3D-Netzwerk in Solingen denn überhaupt vorstellen? Das 3D-Netzwerk haben wir gegründet und mittlerweile ist es fast 3,5 Jahre alt, um den Unternehmen zu zeigen, was für ein Riesenpotenzial dahinter steckt, das sie eigentlich nutzen müssen. Und wir haben es auch deswegen gegründet, weil es auch gar nicht so einfach ist, sich in so einer hochdynamischen, technologisch sehr schnell entwickelnden Welt zurechtzufinden und da mitzubekommen, ja, was ist denn genau der richtige 3D-Drucker für mich? Soll ich vielleicht erstmal zum 3D-Dienstleister gehen? Was ist das Material? Welche Konstruktion kommt denn in Frage? Und muss ich ganz neu denken? Gibt es ganz neue Produkte, die ich herstellen könnte? Das sind alles Fragen, die ich nicht mal so schnell en passant beantworten kann. Da ist es ganz sinnvoll, dass ich mit anderen zusammenarbeite, mich austausche mit solchen, die solche Geräte bereits im Einsatz haben oder mit den Herstellern, die diese Geräte auf den Markt bringen. Das sind alles so Dinge, die ich im Netzwerk bestens erledigen kann. Und das war der Grund zu sagen, wir gründen ein Netzwerk und bringen die Unternehmen zusammen und versuchen sie auch zu motivieren, sich der Technologie zuzuwenden. Wir wollen darüber informieren und wir wollen auch ausbilden zu dem Thema und Unternehmen, wie gesagt, auch in Projekten zusammenbringen. Und wie groß muss ich mir dieses Netz jetzt aufgefächert vorstellen? Es ist so, dass wir mittlerweile 550 Mitglieder haben. Das sind Unternehmen. Das sind zu einem großen Teil Unternehmen. Wir haben aber auch so circa 15, 16 Universitäten dabei, Schulen, allgemeinbildende oder Berufsfachschulen, die ebenfalls im Netzwerk sind. Und nur in Deutschland? Wir haben nicht nur in Deutschland Mitglieder, sondern tatsächlich mittlerweile auch in Frankreich, in UK, sogar in Indien und in China. Wo haben Sie denn Ihren Sitz? Der Sitz ist und bleibt in Solingen. Bleibt, das ist gut. Sehr gut. Es ist eben so, dass wir das Ganze ja gar nicht damals so groß geplant hatten. Wir hatten eher so an ein lokales Netzwerk gedacht. Wir dachten an Solingen, vielleicht Remscheider und Wuppertaler Unternehmer, die da mitmachen. Aber sehr schnell hat sich gezeigt, nee, das lässt sich örtlich überhaupt nicht begrenzen. Da kommen die Unternehmen aus Süddeutschland und Berlin dazu. Das war ein Prozess, der sich sehr schnell gezeigt hat. Und wir bleiben aber als Solinger Institution sozusagen die Spinne im Netzwerk. Und war das Ihre Idee? Ja, es war so, dass ich vor 3,5 Jahren, weil ungefähr, ein Unternehmen beraten habe, die Aumat Maschinenbau GmbH aus Solingen. Und dort gab es so die ersten Bestrebungen, 3D-Drucker einzusetzen, um die Maschinen besser zu machen, um Kosten und Zeit zu sparen. Die haben dann mit diesen 3D-Druckern ganz schnell so einen Return on Invest erreicht. Ganz schnell, also diese Maschinen, diese Investitionen amortisiert. Und da war bei mir so ein bisschen der Groschen gefallen und das habe ich dann auch mit Aumat lange diskutiert. Das müssen eben andere Unternehmen auch tun. Die sollen auch die Chance haben und am besten doch hier in meiner Heimatstadt Solingen. Und das war so der Anlass, zur Stadt zu gehen, zum Herrn Hoferichter. Und der hat mich dann ganz schnell weitervermittelt zur Wirtschaftsförderung, zum Herrn Balkenhol. Und bei dem war das Thema 3D auch bereits eines, mit dem er sich befasst hatte. Und da sind wir ganz schnell dazu gekommen zu sagen, so, das bauen wir jetzt auf. Und ich wurde damit beauftragt, dieses 3D-Netzwerk aufzubauen. Ganz konkret, wenn jemand mit Ihnen Kontakt aufnehmen will, wie geschieht das? Sie sitzen ja im Gründer- und Technologiezentrum in Höchscheid. Ich nehme an, Sie haben eine Webadresse oder eine Seite, auf die man gehen kann, sich weiter informieren kann, wenn Sie die kurz mal nennen könnten. Ja, es kommt tatsächlich viel über die Website. Die heißt www.3dnetzwerk.com. Nicht .de, sondern .com. www.3dnetzwerk.com. Notfalls, wenn jemand das jetzt zu kurz war, wir sagen es am Schluss nochmal. Ja. Dann können Sie sich schon mal den Bleistift holen. Ich meine, jetzt haben wir die ganze Zeit schon über diese innovative Technik hier gesprochen. Es gibt häufig die Sorge, die damit verbunden ist, dass 3D dazu führt, dass eine Menge an Berufen wegfallen dürfte, dass da auch Personal durch freigesetzt wird. Ja, diese Sorge ist so zumindest mal auf den ersten Blick auch nicht unberechtigt. Ne? Ich hatte vorhin dieses Beispiel dieses Maschinenbauers, ne, der baut Maschinen für die Schlossindustrie und auch für die Automobilindustrie, genannt. Wenn der jetzt sagt, bestimmte Teile, die ich in den Maschinen verbaue, eine Sortiereinrichtung oder andere Dinge, dann habe ich die bisher in Auftrag gegeben bei einer Gießerei oder beim Formbauer oder beim Blechschlosser. Damals war es dann so, dass er auch länger drauf warten musste, dass es auch nicht besonders preiswert war. Jetzt hat sich die Sache geändert. Jetzt hat aber der Gießer, die Gießerei oder der Blechschlosser ein Problem. Soweit ist der Vorwurf, oder nicht der Vorwurf, die Kritik berechtigt. Gleichzeitig muss man aber sagen, auch die anderen, die jetzt diesen Auftrag nicht bekommen, haben die Möglichkeit, sich um 3D-Druck zu kümmern. Also sie sollten es tun und sie können ihr Know-how, ihre Kompetenz, die sie erworben haben, in ihrem Metier sehr gut gebrauchen im 3D-Druck. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Man kann also sagen, Berufe fallen nicht weg, sondern Berufe werden sich verändern müssen. Sie haben völlig recht. Sie werden sich verändern müssen. Es werden aber auch neue hinzukommen. Also es werden Produkte auf den Markt kommen, an die wir heute überhaupt noch nicht denken können, weil es diese Ideen noch gar nicht gibt, die man heute realisieren kann mit 3D-Druckern. Wobei Sie ja auch mal in einem Aufsatz geschrieben haben, dass 3D-Druck eben nicht die Fortsetzung der alten industriellen Revolution ist, wie man gerne sagt 4.0, also nicht Industrie 5.0, sondern eine ganz neue Herangehensweise, die manche auch zerstörerisch nennen oder disruptiv. Das kann ich lange her an. Vielleicht können Sie noch mal schildern, diese Idee, was das für ein Bruch ist, der auf uns zukommt. Ja, was wir so kennen als industrielle Revolution, ausgehend von der Dampfmaschine, von automatischen Webstühlen oder später Fließbandfertigung, bis dann heute zur Automatisierung ganzer Prozessketten, ist eigentlich immer nur eine Fortentwicklung. Es geht immer darum, dass ich besser in der Lage bin, Dinge in Masse zu produzieren. Gleichartige Produkte möglichst perfekt, möglichst schnell, möglichst kostengünstig produzieren zu können. Und vor allen Dingen zentral. Also ein Beispiel ist ja immer, Motorräder werden seit 50 Jahren oder wurden seit 50 Jahren immer nur noch in Berlin gebaut. Nirgendwo anders mehr in Deutschland. Und von der Firma BMW im Übrigen. Das hat damit zu tun, dass ich hohe Stückzahlen brauche, um wirtschaftlich sein zu können. Und das hat sich nicht verändert über diese ganzen Revolutionsschritte hinweg. Jetzt aber ist es möglich, mit der additiven Fertigung, sagen wir auch zum 3D-Druck, etwas zu tun, was ich vorher nicht konnte. Ich kann nämlich in großer Stückzahl individuelle Produkte fertigen. Und das ist jetzt ein Prozess, der bereits stattfindet. Und das bezeichne ich als tatsächliche industrielle Revolution der zweiten Art. Ich würde gern nochmal auf die von mir geschilderten Sorgen zu sprechen kommen, die vielleicht der eine oder andere noch hat. Wir sind eben zu dem Schluss gekommen, dass sich Berufe verändern werden aufgrund dieser neuen Technik, die da auf uns zukommt und der wir ja auch nicht entgehen können. Und diese Veränderung bedeutet ja auch immer Innovation. Vielleicht könnten Sie da nochmal ein paar Worte zu verlieren, um unseren Hörern vielleicht auch ein bisschen Sorge oder Angst vor dieser Zukunft zu nehmen, wenn sie denn vorhanden sein sollte. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass wir sehr schnell immer rangehen an die Sache mit Befürchtungen. Die Furcht heißt dann einfach, ich habe persönlich was zu verlieren, ich verliere meinen Job, die Arbeit, die ich gemacht habe, wird nicht mehr gebraucht. Mit dem 3D-Drucker gibt es erstmal zusätzliche Möglichkeiten. Das ist entscheidend. Und selbst wenn dann irgendwann tatsächlich irgendwo der Gießer ein Problem hat, er hat jetzt neue Optionen. Probleme hätte er sowieso. Ich habe ja vorhin gesagt, also mit dieser industriellen Revolution, die in verschiedenen Stufen verlaufen ist, ist ja sehr viel an Produktionsmöglichkeiten oder an Produktionsstätten aus Deutschland verschwunden. Die sind längst in anderen Ländern, in andere Erdteile gekommen. Und jetzt kommt auch Produktion hierhin zurück. Also es gibt neue Chancen, neue Möglichkeiten, die wir in den Blick nehmen müssen. Und wo jeder Einzelne auch sagen kann, das will ich mir mal genauer anschauen. Und was gibt es da an Potenzial für mich? Wir machen jetzt eine Pause mit Musik, die Herr Koch mitgebracht hat. Bleiben Sie dran, denn wir haben sehr stark bis jetzt gesprochen, stellen uns so vor, 3D-Druck ist eigentlich immer noch in Produktionshallen, nur anders. In dem nächsten Teil werden wir mal erläutern, wo überall 3D-Druck vorkommen wird, wo wir uns das heute gar nicht vorstellen können. Willkommen zurück bei 1904 Radiomagazin mit einer Sendung zum Thema 3D-Netzwerk in Solingen. Unser Fachmann ist Herr Werner Koch, er ist Manager des 3D-Netzes in Solingen. Was haben wir bisher ganz grob gesprochen? Wir haben uns erklären lassen, welche Techniken es gibt wo kommt 3D-Druck her, was kann man damit machen. Das wollen wir natürlich noch ein bisschen aufdröseln, denn ich meine, es ist ja doch eine ganz neue Sache. Herr Koch, das Erste wäre für mich, wie alt ist denn eigentlich 3D-Druck schon als Technik? Und das Zweite, wir haben uns sehr stark kapriziert auf Technik, so in Produktionshallen, aber es gibt ja ganz viele Beispiele, die auch für die Menschen sehr nah sind. Ich denke mal an die künstliche Hüfte, vielleicht können Sie da noch was zu erläutern. Ja, 3D-Druck stammt aus den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, wurde in Amerika entwickelt von einem gewissen Chuck Hall und hat eigentlich so ein bisschen so ein Schattendasein gefristet in den Jahren danach. Und erst seitdem dann, oder nachdem wichtige Patente ausgelaufen sind, in den letzten Jahren eigentlich, hat so der Markt Fahrt aufgenommen, wurden ganz neue Hersteller sind gekommen, haben ganz neue 3D-Drucker auf den Markt gebracht. Und seitdem ist eigentlich diese hohe Dynamik da. Und seitdem nehmen wir das auch alle öffentlich wahr. Und Sie haben eben angesprochen, das Thema Medizin oder Implantate, künstliche Hüften, da hat so der 3D-Druck ein Heimspiel. Ne? Weil der kann ja, oder mit dem 3D-Drucker kann man ja sehr individuell Produkte herstellen. Für den 3D-Drucker ist es überhaupt kein relevantes Kostenmerkmal, ob die Dinge gleichartig sind oder ob sie individuell sind. Also können sie individuell sein und eine künstliche Hüftung sollte hundertprozentig zum Patienten passen. Das kann der 3D-Drucker leisten und deswegen ist das ein ganz frühes Anwendungsgebiet. Also gerade in der Medizin wird bereits heute, werden Implantate aus dem 3D-Drucker mit 3D-Druckern hergestellt. Da drängt sich mir eine Frage auf, auch so ein bisschen aus der Sicht eines Laien. Ich kann also einen Becher fotografieren und dann drücke ich auf den Knopf, vereinfacht ausgedrückt, und dann druckt mir der Drucker den Becher aus. Fast richtig, aber ja, man muss ein bisschen ergänzen. So ein Foto ist ja zweidimensional und der Computer, mit dem ich die Datei dann aufbereite, der braucht ja ein dreidimensionales Modell und dafür gibt es Scanner. Im professionellen Bereich haben wir auch 3D-Dienstleister, zum Beispiel Firma Klostermann aus Remscheid ist einer, bei dem wir auch immer für die Industrie etwas scannen lassen, was dann später auch gedruckt werden kann. Aber es gibt mittlerweile tatsächlich auch Scanner für den Heimmarkt, für den heimischen Anwender. Zum Beispiel habe ich jetzt gesehen auf der Barcelona-Messe, dass es Handys gibt, mit denen man scannen kann, mit denen man ein Objekt und rundherum sozusagen fotografiert und dann damit ein 3D-Modell erstellt, was dann, optimistisch natürlich, muss man das Ganze sehen, tatsächlich mehr oder weniger gut auch ausgedruckt werden kann. Also kann man sich das wirklich so für die Zukunft vorstellen? Ich fotografiere irgendwo einen Gegenstand, der mir gefällt, mit dem Handy und zu Hause drucke ich mir den aus. Sie können den Gegenstand scannen mit dem Handy und vielleicht auch Ihre Frau, Ihre Kinder und tatsächlich ausdrucken. Es ist vielleicht alles noch nicht so ganz einfach, aber es funktioniert tatsächlich mit gewissen Qualitätsabstrichen. Also gucken wir mal etwas in die Zukunft. Das ist jetzt eine Frage. Und für unsere Jugendzuhörer, wenn die Playmobil-Figur plötzlich ihren Kopf verloren hat oder einen Arm und das war die Lieblingsfigur, dann können wir uns vorstellen, dass in ein paar Jahren man in ein Geschäft geht, kauft sich das Programm für diese Figur, geht nach Hause, steckt sie in den Slot und dann ratz, ratz, ratz, lässt sich die Figur drucken. Ist das so? Ja, warten wir nicht erst ein paar Jahre. Das geht heute schon. Sie gehen heute auf Internetplattformen. Vielleicht können wir auf Ihrer Webseite die entsprechenden Links Ihnen auch das wäre schön, zugänglich ja. machen. Da können Sie heute schon schauen. Da geben Sie dann eine Playmobil-Figuren ein und da kriegen Sie eine riesen Auswahl an 3D-Modellen, die sich runterladen können. Heute runterladen können. Innerhalb von Sekunden geht das und Sie schicken es zum 3D-Drucker, also mit Ihrem Programm, das Sie da haben, auf Ihrem Computer und drucken es aus. Das ist keine Zukunftsmusik, das geht heute und wird bereits millionenfach gemacht. Das wird meine Enkel freuen. Ich war gerade eine Woche dort, hätte ich das gewusst, wäre ich der King. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass vor einigen Jahrzehnten die Copyshops so aus dem Boden gewachsen sind, wo man dann alles Mögliche kopieren konnte, obwohl man es ja zu Hause, und man konnte es zu Hause ja noch nicht. In so einer ähnlichen Situation sind wir jetzt bezüglich des 3D-Drucks. Könnte ich mir denn so vorstellen, in der Zukunft in einen solchen Copyshop zu gehen, wenn beispielsweise, um bei dem Becher zu bleiben, dieser Becher zu Bruch gegangen ist und ich will den aber unbedingt wieder haben, dann gehe ich damit in den Copyshop und der macht mir dann vielleicht einen neuen Becher. Ja, Sie können, auch das ist heute schon möglich, Sie können in Solingen, da gibt es Anbieter, ich darf nennen die Firma Siedel aus Solingen, da können Sie, nennt sich auch 3D-Werkstatt, und wenn Sie so eine Anforderung haben, gehen Sie da hin und lassen sich das machen. Es ist tatsächlich möglich. Es gibt, wie gesagt, ich habe eben so unterschiedliche Quellen genannt. Man kann im Internet sich ein 3D-Modell herunterladen. Man kann es selbst erstellen mit dem 3D-Scanner, mit dem Handy zum Beispiel, das als 3D-Scanner fungieren kann. Oder das ist dann die dritte Möglichkeit, ich kann es auch selbst konstruieren am Computer. Da gibt es mittlerweile Programme, die ich relativ einfach bedienen kann. Und dann konstruiere ich am Computer tatsächlich auf einfache Art und Weise mit viel Hilfe ein Modell, was ich anschließend ausdrucke. Das sind also unterschiedliche Quellen, die zum fertigen Modell dann führen können. Es hört sich alles sehr, sehr zukunftsorientiert an und trotzdem ist es schon Realität. Es ist so. Ein Gedanke vielleicht noch, wir haben eben von Playmobil-Figuren oder Plüschtierchen gesprochen, die sich Kinder vielleicht selber herstellen könnten. Das sind ja unterschiedliche Materialien, die da miteinander harmonieren müssen und die dann auch zur Herstellung erforderlich sind. Dann habe ich demnächst also einen Schrank voller Rohprodukte, die mich dazu in die Lage versetzen, die Dinge, die ich haben will, dann auch tatsächlich zu drucken. Ich weiß nicht, ob wir es so uns vorstellen müssen. Was ich mir vorstellen kann oder wie es heute eben ist, ist, ich kann auch als Privatmensch mir einen 3D-Drucker heute kaufen, aber in aller Regel wird das einer sein, der genau ein Material verarbeitet und nicht unterschiedliche Materialien kombinieren kann, ein hartes und ein weiches Material und so weiter. Das können aber Profis. Also es gibt eben 3D-Drucker, die solche Anforderungen erfüllen können. Zum Beispiel bei der Firma Stöcker in Wermelskirchen. Die haben dort einen Polyjet-Drucker, der unterschiedlichste Materialien mit seinen Druckköpfen verarbeiten kann. Und das ist aber für den Privatanwender erstmal noch lange nicht erschwinglich. Was der eben tun kann, ist aus diesem ganzen Spektrum der Möglichkeiten genau das, was ich vorhin gesagt habe, aus Kunststoff bestimmte Formen, bestimmte Objekte drucken. Und das ist aber eine Entwicklung, die weitergeht. Die 3D-Drucker werden, wie gesagt, preiswerter. Dass wir tatsächlich irgendwann dahin kommen zu sagen, so, ich kann eigentlich zu Hause alles. Ich müsste ja auch unterschiedliche Drucker haben, die das können. Ich kann ja nicht mit demselben Drucker eine Lampe drucken und den Schuh. Also das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Also wird es so sein können, und das ist auch oder hat vielleicht auch zu tun mit unseren Innenstädten und der Möglichkeit, in der Innenstadt zu produzieren und sozusagen dem Copyshop als kleine Mini-Factory oder zu sehen. Ne? Ich gehe immer in die Innenstadt, um Dinge drucken zu können, die ich zu Hause nicht drucken kann, die ich auch gerne schnell erhalten möchte und wo ich das Ergebnis auch mal in kürzester Zeit in Augenschein nehmen möchte. Und ich denke, das ist tatsächlich etwas, was unsere Innenstädte im Sinne dieses sogenannten Erlebnis-Shoppings auch bereichern und denen neue Möglichkeiten gibt. Jetzt wieder ein Musikstück von unserem Gast mitgebracht. Bleiben Sie dran, es geht genauso interessant weiter. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can. Say the old folks, it goes to show you never. Willkommen zurück bei 1904 Radiomagazin mit einer Sendung zum Thema 3D-Netzwerk in Solingen. Unser Fachmann ist Herr Werner Koch, Manager des 3D-Netzwerkes in Solingen. Herr Koch, wir haben viel über Beispiele geredet, was es für Möglichkeiten bei 3D-Druck gibt. Und Sie haben schon erwähnt, der Trend ist zurück in die Stadt. Besonders hier in Solingen, wo der Einzelhandel wie in vielen anderen Städten auch etwas leidet, wo wir Ladenlokale leer stehen haben. Aber auf der anderen Seite ist Solingen eine technikaffine Stadt. Die Leute lieben Technik, allein durch ihren Beruf her. Können Sie sich denn vorstellen, dass wir überlegen, hier gerade die Stadt umzugestalten, dass in der unteren Hauptstraße sich beispielsweise mehrere Unternehmer niederlassen könnten, Start-ups, die solche Dienstleistungen für 3D-Druck für den Privatmann anbieten? Das kann ich mir vorstellen. Ich war übrigens vor kurzem in China und habe ähnliche Beispiele tatsächlich dort schon gesehen. Also wir können auch mal umgekehrt lernen, wie man was für die Innenstädte tun kann. Aber es wird vielleicht nicht nur diese 3D-Mikrofabriken geben in der Stadt, sondern vielleicht wird auch der einzelne Juwelier sich 3D-Drucker anschaffen oder der Uhrmacher oder der Optiker. Das sind alles neue Möglichkeiten, die in der Stadt passieren können. Da ist er dann nicht mehr nur der Händler, sondern tatsächlich auch ein Produzent und kann vor Ort und so, wie der Kunde es braucht, seine Warenfeier bieten. Das wäre ja interessant, Sie sagten Juwelier. Das beispielsweise Juwelier hat ja auch die Aufgabe, stilistisch zu beraten. Ja. Also jetzt nicht technisch, sondern der Kunde kommt und stellt sich was vor, was er gerne haben möchte. Der Juwelier kann ihm sagen, das würde passen. Und der Techniker in seinem kleinen Laden kann sagen, das kann ich drucken. Richtig? Auch das wäre eine Möglichkeit. Es kann natürlich auch so sein, dass der Juwelier selber in der Lage ist und das beherrscht und sagt, ja okay, der Ring könnte so aussehen, er zeigt es am Bildschirm im Geschäft und sagt dann, okay, gehst du hier um die Ecke, die haben den Metalldrucker oder ich hab's hier selbst. Mhm. Der Kunde kann es sich anschauen mit allen technischen Möglichkeiten heute, vielleicht sogar mit Virtual Reality Brillen. Ne? Und bevor er es dann tatsächlich in Händen hält, muss natürlich noch ein bisschen gearbeitet werden, aber das geht dann relativ schnell. Und in der Innenstadt passiert das, was sonst vielleicht online bestellt wird oder schon lange nicht mehr hier um die Ecke produziert wird. Sie machen mich optimistisch. Mir drängt sich so ein bisschen die Frage nach den Kosten auf. Wird denn 3D-Druck für den Privatmann erschwinglich? Mit anderen Worten, hat ein solches Modell, wo wir gerade drüber gesprochen haben, so etwas auch in die urbane Region zu bringen, Zukunft vor dem Kostenhintergrund? Ich denke ja, weil 3D-Drucker werden immer billiger, die Materialien werden billiger. Und das ist ein Prozess, der relativ schnell vorangeht. Übrigens hat ein amerikanischer Professor vor kurzem errechnet, dass sich 3D-Druck heute schon lohnt. Also mit privaten, angeschafften 3D-Druckern kann man Dinge des täglichen Bedarfs selbst zu Hause drucken und es lohnt sich. Und es wird sich sicherlich auch lohnen, wenn ich die einzelnen Dinge nicht beherrsche, um dann zum Beispiel einen Dienstleister in der Stadt in Anspruch zu nehmen. Und es lohnt sich immer mehr. Sie hatten vorhin den Becher genannt, also einen solchen Becher, das hat einen Materialwert im Kunststoff von 50 Cent oder 80 Cent. Das kann man auch mit dem 3D-Drucker heute zu diesen Kosten herstellen. Ich fand faszinierend dieses Beispiel, was wir bei Ihnen in Ihrem Büro gesehen haben, wo jemand sich ein Teil, was es nicht mehr gibt, nämlich in einen Hebel für einen Spülkasten am Klo, hat machen lassen, um eben dieses Teil am Leben zu erhalten. Das ist natürlich auch mit Sicherheit eine nützliche Lösung. Ja, der Mann war ganz verzweifelt, weil er, das war tatsächlich nicht mehr lieferbar. Also er hätte diesen fest eingebauten Spülkasten gar nicht mehr nutzen können. Das hätte immense Kosten verursacht. Und so kam er mit diesem zerbrochenen Teil zu uns und dann haben wir gesagt, okay, das Kennen ist auch ein bisschen schwieriger. Einfacher geht's, wenn wir den einfach mal nachkonstruieren. Und dann konnte er ein paar Tage später, weil wir auch nicht sofort Zeit hatten, aber konnte er sich diese Teile abholen. Und er wird sie in Zukunft, wenn sie nochmal kaputt gehen sollten, man kann sie aber auch aus sehr starkem Material drucken, wieder bei uns besorgen oder woanders beim 3D-Dienstleister. Just in time. Just in time. On demand und just in time. Wir haben viel gelernt in dieser Sendung und haben auch in die Zukunft geschaut. Wir haben aber auch gelernt, was man nicht drucken kann, ist Zeit. Und deswegen kommen wir jetzt zum Schluss unserer Sendung. Fragen und Anregungen dazu auf unserer Webseite www.1904-radiomagazin oder, wenn Sie es nochmal sagen könnten, auf der Webseite des D3-Netzwerkes. Sag's gerne nochmal, www.1904-radiomagazin. www.3dnetzwerk.com. Also in einem Wort 3dnetzwerk.com. Vielen Dank. Dank an Sie, dank an den Mitmoderator Robert Hall und in der Technik wie immer André Müller. Die Sendung wurde produziert in der Radiowerkstatt des Katholischen Bildungswerkes. Mein Name ist Dieter Wagner. Bis zur nächsten Sendung am ersten Sonntag im Monat. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bevor ich sage, noch einen schönen Abend, aber noch einen Blick in die nahe Zukunft. Ja, wir sind in der Zukunft angekommen, haben Sie mir eben erzählt im Pausengespräch. Herr Koch, warum ist das so? Ja, es ist so, dass auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation, gibt es einen 3D-Drucker. Und der Astronaut, der mal ein Werkzeug braucht, was er nicht an Bord hat, der setzt sich mit Houston in Verbindung und lässt sich dann zum Beispiel einen Drehmomentschlüssel, eine Ratsche, eine Knarre drucken. Und nicht drucken, sondern konstruieren. Und das konstruierte Modell kommt als Datensatz zurück zur ISS und kann dann vor Ort dort ausgedruckt werden. Und das wird gemacht. Ja, wir haben ähnliche Beispiele, die kann man sich bei uns auch mal ansehen. Dieses Werkzeug hat die NASA zum Download angeboten. Also genau das haben wir da mal in ganz groß übrigens auch ausgedruckt. Noch einen schönen Abend. Gehen Sie mal raus, gucken Sie in den Himmel und denken Sie, da oben fliegt ein 3D-Drucker. Das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises Solingen. Aus dem Studio des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen-Remscheid im Caritasverband Solingen. Zurücksetzen auf der Straße, schaffen wir sonst nie die 140. Straßen. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Im kalifornischen Hill Valley hat es einen Zwischenfall gegeben, der für Gesprächsstoff sorgt. Anlass dazu war ein Geisterfahrer auf der Autobahn. Augenzeugen berichten, das Auto sei wie aus dem Nichts aufgetaucht. Bei dem Wagen soll es sich um einen DeLorean handeln.